Im Fall des US-amerikanischen Botschafters Richard Grenell hat sich die Bundesregierung entschieden, praktisch gar nicht zu reagieren. Und das klang so. Wir haben die Berichterstattung darüber und auch die Äußerung des Botschafters zur Kenntnis genommen. Und ich kann Ihnen gern so viel sagen, dass wir als Auswärtiges Amt, und ich glaube, das gilt auch für andere Stellen der Bundesregierung, in einem ganz engen Austausch mit den USA, mit den Kollegen der Administration in Washington und auch auf ganz vielfältigen Ebenen mit der US-Botschaft sind. Gefragt worden war Maria Adebar, die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, nach einer Bewertung des Vorgangs. Denn immerhin hatte US-Botschafter Grenell deutsche Unternehmen an ein Sanktionsrisiko erinnert, sollten sie sich im russischen Energieexportsektor beteiligen. Im Klartext, der Botschafter droht deutschen Firmen, die am Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 mitwirken, mit Konsequenzen. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes wurde deshalb mit einer Nachfrage konfrontiert, ob man denn als Reaktion auf diese Drohung Kontakt mit der US-Botschaft aufgenommen habe. Wir haben vielfältige und ganz unterschiedliche Kontakte mit der amerikanischen Administration und sprechen da, glaube ich, laufend über bestimmte Themen und so auch über Nord Stream. Also wirklich keine Reaktion? Die Journalisten versuchten es noch einmal bei der Außenamtssprecherin, ob man denn darüber nachdenke, den US-Botschafter einzuladen oder einzubestellen wegen seiner Briefe an deutsche Firmen. Ich glaube, ich würde gerne noch mal betonen, dass es unser Stil ist, uns direkt mit der amerikanischen Seite über Themen, die uns gegenseitig betreffen, wo wir womöglich unterschiedlicher Meinung sind, zu unterhalten. Das tun wir fortlaufend und haben es eben zum Beispiel auch am letzten Freitag ziemlich hochrangig mit dem Undersecretary of State David Hale getan. Also kein Wort von einer Einbestellung des Botschafters. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes bekam daraufhin eine kurze Verschnaufpause. Die Frage, ob denn die Bundesregierung zu den Firmen Kontakt hatte, die Grenell angeschrieben hatte, konnte sie ans Wirtschaftsministerium weiterreichen. Also wir sind immer in engen Kontakt mit unseren Unternehmen und hatten auch hierzu Kontakt. Können Sie was Näheres sagen zu diesem Kontakt? Nein, das sind interne Gespräche, die da geführt werden. Blieb die Frage an Außenamtssprecherin Maria Adebar, ob schon früher mal ein ausländischer Botschafter deutschen Unternehmen einen Brief geschrieben habe, wie Grenell. Ja, da bürden Sie mir jetzt ein Allmachtswissen auf, was ich weit von mir weise zu haben. Ich glaube, wir haben von dieser Bank gesagt, zu dem Thema, was wir sagen wollten. Und das war heute kein kritisches Wort über Richard Grenell.